Ja, da hatten sie Spaß, die Kollegen von Stern.de. Die haben nämlich für ihren Brüderle-Artikel die schöne Überschrift gefunden. Der spitze Kandidat. Es geht um FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle einerseits und um die Stern-Journalistin Laura Himmelreich andererseits. Himmelreich wirft Brüderle in einem Stern-Artikel Sexismus und Zudringlichkeit vor. Am Abend des Dreikönig-Treffens 2012, also vor rund einem Jahr, soll das passiert sein. Martina Schulte hat dazu die Webschau. Wie wird dieser delikate Fall im Netz diskutiert? Ja, sehr kontrovers. Ein Teil begrüßt die Veröffentlichung dieser ja mehr als ungelenken brüderlichen Anbandlungsversuche an einer Berliner Hotelbar. Dieser Teil der Netzbewohner ist der Meinung, dass dieser einzelne Vorfall auf einen wichtigen Missstand aufmerksam macht, nämlich, dass sich immer noch sehr viele Frauen durch sexuelle Übergriffe oder Anzüglichkeiten belästigt fühlen. Andere sagen, der Stern sei mit dieser Geschichte weit übers Ziel hinausgeschossen, habe den FDP-Mann mit boulevardesken Methoden vorgeführt, um die eigene Auflage zu steigern. Ich habe gelesen, dass auf der Facebook-Seite des Stern ein echter Shitstorm tobt. Stimmt das? Ja, es wird ja immer alles heute gleich schnell zum Shitstorm. Ich würde sagen, vielleicht Shitbrise. Es gibt knapp 1000 Posts, aber in der Tat sind viele davon tendenziell negativ. Also von Sturm im Wasserglas über Stern ab ins Dschungelcamp, Gossenjournalismus, geschmacklose Schmierengeschichte. Solche Kommentare sind da zu lesen. Viele Facebook-Kommentatoren finden vor allen Dingen den Zeitpunkt der Veröffentlichung unpassend. Einer schreibt hier schon komisch, dass ihr das Ereignis von vor einem Jahr just in der Woche einfällt, in der Brüderle zum Spitzenmann aufsteigt. Merkwürdig. Brüderle war ja eben erst vor kurzem gerade erst zum FDP-Spitzenkandidaten für die kommende Bundestagswahl ausgerufen worden. Und die Geschichte, die dort erzählt wird, du hast es ja gerade in der Anmoderation gesagt, die hat sich ja in der Tat schon vor einem Jahr abgespielt. Die Geschichte kommt von der Stern-Journalistin Laura Himmelreich. Hat die sich nochmal geäußert? Sie hat sich bei Twitter nochmal zu diesen Vorwürfen geäußert. Sie hat gesagt, die Geschichte sei auch nach einem Jahr noch relevant, weil, Zitat, eine Geschichte über das neue Gesicht der FDP nun eine andere Relevanz hat. Im Blog Altpapier kommentiert Christian Bartels dazu, Zitat, das Kalkül, dass Brüderles Fallhöhe gerade diese Woche gestiegen sei, werde nicht einmal ansatzweise dementiert. Das sei nicht gerade unanfechtbar. Ja, man muss ja auch sagen, eine Geschichte über den Fraktionschef Brüderle oder den Wirtschaftsminister Brüderle hätte ja vielleicht eben auch solche Relevanz gehabt. Richtig. Der Stern selber hat aber auch reagiert. Wie? Ja, es scheint dort schon ein gewisses Unrechtsbewusstsein zu geben, denn anders ist nicht zu erklären, dass aus der Online-Version des Artikels mittlerweile einige Passagen entfernt worden sind. Aha. Da ging es um Brüderles Ehefrau Angelika und die Ehe der Brüderles. Außerdem sah sich auch der Chefredakteur Thomas Osterkorn genötigt, mit einem Editorial auf diese Veröffentlichung und auf die vielen negativen Stimmen bei Facebook natürlich auch zu reagieren. Er schreibt, er hält es für legitim, diese Vorfälle um Brüderles Anbandelversuche bei der jungen Reporterin zu veröffentlichen. Er sagt hier, es scheine ein wiederkehrendes Verhalten von Brüderle zu sein und die beschriebenen Begegnungen mit der Kollegin habe auch nicht in einem quasi privaten, also geschützten Rahmen stattgefunden, sondern öffentlich an einer Bar. Das sehen Branchenkollegen natürlich ganz anders. Im Blog Media etwa schreibt Stefan Winterbauer, der Stern nutze die Begebenheit, um die eigene stotternde Aufmerksamkeitsmaschine ein bisschen zu schmieren. Und in der Printversion sei dieser Artikel noch eher so ein bisschen unentschlossen gewesen und vor allen Dingen diese Online-Version sei richtig zum Tabubruch hochgejazzt worden. Und dieses Kalkül ist übrigens auch sehr gut aufgegangen, denn der Artikel schaffte es auf Platz 5 der Top 10 der im Netz am meisten geteilten Artikel. Soweit die negative Kritik, hat denn die Journalistin des Stern auch Zuspruch erfahren? Ja, sehr viel. Man kann wirklich sagen, dass es sich nach meiner Beobachtung zumindest fast die Waage hält und zwar über alle Medienlager und Parteigrenzen hinweg. Zuspruch gab es vor allen Dingen natürlich erstmal von Frauen. Die Kollegin Anja Meyer, Korrespondentin im Parlamentsbüro der Taz, schreibt zum Beispiel, es ist weiß Gott kein Vergnügen, sich als politische Berichterstatterin bei Hintergründen und Pressebriefings immer wieder die Herrenwitze von Politikern anhören zu müssen, die geschlechterpolitisch irgendwo in den frühen 60er Jahren stecken geblieben sind. Und Patricia Dreier schreibt bei Spiegel Online, bei allen politisch-gesellschaftlichen Debatten, die in Deutschland über Frauen geführt wurden, Gleichberechtigung, Abtreibung, Herdprämie, Frauenquote. Eine fehlte bisher, die große Debatte um den alltäglichen Sexismus. Und die haben wir jetzt gerade bekommen. Und was ich noch ganz interessant fand, war, dass die FDP-Politikerin Silvana Koch-Merin da auch die Sternjournalistin in Schutz genommen hat. Ganz anders als ihre männlichen FDP-Kollegen. Die sind nämlich Brüderle beigesprungen. Das Ganze kann man nachlesen bei tagesschau.de. Der stellvertretende Landesvorsitzende der Jungen Liberalen in Rheinland-Pfalz, Tobias Huch, wird da mit folgenden Worten zitiert. Die Sternjournalistin habe halt eine rege Fantasie. Da sei der Wunsch Vater des Gedankens gewesen. Und im Blog Ruhrbarone wird das wiederum folgendermaßen kommentiert. Bei manchen Bemerkungen fällt ein altbekanntes Muster auf, was sehr oft zum Tragen kommt, wenn angesehene Männer sich eines Belästigungsvorwurfs erwehren müssen. Dann nämlich tritt der männliche Bündnisfall in Kraft. Schöne Formulierung. Du hast gerade den Namen Koch-Merin genannt. Den haben wir lange nicht gehört, nämlich seitdem ihr der Doktortitel aberkannt worden ist. Aber jetzt meldet sie sich nochmal und springt Frau Himmelreich zur Seite. Habe ich das richtig verstanden? Was sagt Frau Koch-Merin? Sie sagt, dass sie es gut findet, dass Frau Himmelreich den Mut hat, das Thema Anzüglichkeiten so offen zu benennen. Das Thema sei größer als die FDP und gehe weit über diese hinaus. Und wir haben auch in der Redaktion mal so ein bisschen drüber gesprochen und es ist wirklich so eine kleine Umfrage im weiblichen Bekanntenkreis unter den anwesenden Frauen bestätigt schon das, was Katja Bauer auch für die Stuttgarter Zeitung aufgeschrieben hat. Die schreibt hier, die Geschichte spiegelt eine zentrale Erfahrung, die hunderttausende Frauen im Beruf immer noch machen, egal ob Vorstandssekretärin, Bankangestellte, Ärztin oder Journalistin. Oft handelt es sich eben nicht um solch onkelhafte Bierzeltdümpfeleien, wie jetzt geschildert, sondern um feinere, kleinere Grenzüberschreitungen. Also ich finde ja gerade, weil ich glaube, dass es echt ein relevantes Thema ist, schade, dass sich der Stern durch diese Einjahresgrenze da so angreifbar macht. Und was ich auch erstaunlich finde, ist, dass sie den Brüderle überhaupt verstanden hat. Das ist richtig. Wir haben nach euren Eindrücken, Erfahrungen, Meinungen dazu auf Facebook und Google Plus gefragt, was da kam und was bei Twitter los ist, nämlich eine ganze Menge. Brüderle-Gate ist Thema in dieser D-Radio-Wissen-Webschau. Florian Risch schreibt auf Facebook, ich glaube nicht, dass ich den Brüderle-Faktor habe. Sexistische Altherrenwitze mache ich aber trotzdem ab und zu. Ein nettes, offenes Wort also von Herrn Risch. Bernhard Schönberger schreibt, auch ein Politiker darf satirisch sein oder ist das nur der schreibenden Zunft vorbehalten? Komplimente sind nicht immer gleich Sexismus und wer das so darstellt, ist wahrscheinlich selbst ein Sexist. Aha. Philipp Alexander Vollmer schreibt, diese soziale Randgruppe, er meint Männer des Herrenwitzes, die meist auch einen Schlips trägt, SUV fährt und in der Einfamilienzone wohnt, pflegt damit Rituale des vorvergangenen Jahrhunderts. Sie sind damit genauso aus der Zeit gefallen wie schon die Monarchisten zur Weimarer Republik, Reitersoldaten im Ersten Weltkrieg und Katholiken nach dem Westfälischen Frieden. Google Plus, die zweite Seite, mit der auf der wir mit euch diskutieren, da haben etwas mehr Damen geschrieben. Katharina Rosch zum Beispiel schreibt, nachdem ich darüber gelesen habe, dachte ich, das ist nur eine Geschichte, um einen Skandal zu skandieren. Denn ein wirklicher sexueller Übergriff hat ja nicht stattgefunden, wenngleich die Situation für die Journalistin sicher nicht lustig war. Welche Frau kennt solche Probleme nicht? Und wann lernen Männer, dass sexuelle Anzüglichkeiten und Anspielungen höchstens innerhalb einer engeren Beziehung ein Kompliment für die Frau sind. Ansonsten ist das ganz einfach nur Diskriminierung. Und Johanna Aaron schreibt auf Google Plus, Sprüche können die Kerle mir gegenüber gern reißen, zumal mir erlaubt ist, Konter zu geben. Aber wenn sie es übertreiben, gibt es eben verbal auf die Moppe. So viel zu euch und euren Meinungen auf Facebook und Google Plus. Martina Schulte, du hast dich um Twitter gekümmert, da ist das ein ganz heißes Thema. Ja, und zwar jetzt gar nicht losgetreten von uns, sondern haben nämlich auch im Zuge dieses Falls Brüderle wurde einfach gefragt, was für Erfahrungen habt ihr denn eigentlich gemacht mit solchen grenzüberschreitenden Erfahrungen möglicherweise? Und da haben sehr, sehr viele Frauen sich dran beteiligt. Ich habe auch mal ein paar Beispiele mitgebracht, die vielleicht auch ein bisschen deutlich machen, wie schwierig das da ist, auch manchmal so eine Grenze zu ziehen. Also eine schreibt hier, Mathelehrer, der nicht gemachte Hausaufgaben beim Mädchen mit einem Tanz mit ihm bestrafte. Oder eine andere berichtet hier von einem Taxifahrer, der mich nachts trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach Hause fährt, sondern in eine Seitenstraße. Aha. Das ist dann, glaube ich, schon mal ein sehr deutlicher Fall. Dann schreibt hier eine Dame, ich persönlich habe nichts gegen nette Komplimente in der Öffentlichkeit, aber ey Blondie, willst ein Quickie? Nein, danke. Oder eine andere Frau berichtet hier von einem Ferienclub-Chef, der sie, bevor sie nach Spanien flog, um dort zu arbeiten, per SMS bat, doch auch die Strapse einzupacken. Wichtig ist aber, glaube ich, auch nochmal zu sagen, dass jetzt nicht alle Frauen, die bei dieser Aufschreidebatte mitmachen, sich jetzt irgendwie explizit als Opfer verstehen. Sandra Schink twittert hier, Ladies, seid ihr alle Opfer, ich nicht. Und ich kenne mindestens ebenso viele sexistische Frauen wie Männer. Also bitte kein Aufschrei. Gutes Schlusswort in dieser Brüderle-Gate-Webschau, zu der mir ja noch einfällt, dass ich glaube, was viele ist, was du gerade vorgelesen hast, Martina, dann schon nicht mehr Sexismus ist, sondern das geht dann schon sehr nah an die sexuelle Belästigung oder darüber hinaus. Ja. Vielen Dank für diese Webschau.